WDR 5. Neugier genügt. Um Harry zu treffen, sind wir weit hinter Blankenheim, tief in der Eifel, auf einen Wanderparkplatz beordert worden. Von dort aus sei es nicht mehr weit bis zu Harrys Ranch und alles weitere werde sich finden, wurde uns vorab per E-Mail von einer Person erklärt, die für Harry die Kontakte zur Außenwelt regelt. Auf skurril, rätselhaft und geheimnisvoll eingestimmt sind wir losgefahren und nach einer guten Stunde dort von der Kreisstraße abgebogen, wo es der Beschreibung nach sein musste. Und auch prompt die Bestätigung. Auf einer Bank sitzend warten zwei Gestalten. Der eine in normalem Rentnerzivil, blassblaue Windjacke, Jeans mit angedeuteter Bügelfalte, Goldrandbrille. Alles wie um den Kontrast zu seinem Sitznachbarn noch zu verstärken. Der nämlich trägt einen breitkrempigen Westernhut, Holzfällerjacke, die Füße in abgewetzten Cowboystiefeln und einen Sheriffstern an der Brust. Ganz zweifellos der, den wir suchen. Harry, 87 Jahre alt, selbsternannter Sheriff auf einer selbstgezimmerten Ranch. Ich bin zuständig für ganz Rheinland-Pfalz. Ist ja klar, ne? Ich bin der einzige Sheriff hier. Ne? Das Erste, was Harry klarstellt, hier in seinem Distrikt gibt es nur das Du. Also nicht Herr Grobmann, wie Harry in seinem früheren Leben hieß, sondern einfach nur Harry. Dann meint Harry, wir sollten uns auf den Weg machen, noch 7 Kilometer durch den Wald bis zur Ranch. So, jetzt marschieren wir los. 7 Kilometer? Quatsch, Harry, oder? Harry macht gerne Witze. Vor allem lange Erklärungen, die ihn wohl etwas anstrengen, bindet er oft mit einem Scherz ab. Und auch das ein angenehmer Zug. Harry neigt zur Selbstironie. So ganz ernst will er mit dem, was er sagt und tut, nicht genommen werden. Etwa 100 Meter an einem kleinen Bachlauf entlang und wir sind da. Ja, hier fängt die Ranch an. Die ist 35.000 Quadratmeter groß. Also ich könnte auch sagen 3,5 Hektar. Aber ein Laie kann damit nichts anfangen, nicht? Also 35.000 Quadratmeter. Und wie ich angefangen habe hier, war es eine Wildnis. Und jetzt ist es der Ranch. Ja, das ist das Nollenbachtal. Und das ist der Nollenbachfluss. Ne? Ja, nein, hier siehst du bloß ein Drittel. Die Hauptsache ist da hinten. Ja, siehst du, so sieht das aus. Ein kleiner Steg führt uns über den Wasserlauf, dann unter einem Holzgatter her mit der anspruchsvollen Bezeichnung Rodeo Ranch im Querbalken und wir sind in Harrys Reich. Was wir sehen? Eine Art Gartenlaube mit einer kleinen Veranda davor. Verstreut liegen noch ein paar weitere Verschläge aus Holz, eine Koppel für Harrys Pferde und ein paar Solarzellen für ein bisschen Strom. Über allem weht die Lone Star-Flagge des Bundesstaats Texas für das Western-Ambiente. Die Freizeit hier verbringen, gut und schön. Aber hier wohnen, sommers wie winters? Das ist die Frage, die sich gleich aufdrängt. Das würdest du 3 Tage aushalten. Dann wirfst du ein Handtuch, nicht? Und um zu verdeutlichen, was er meint, erzählt Harry die Geschichte von der eiskalten Winternacht im Februar 2009, als es auf den Höhen der Eifel minus 30 Grad kalt war und bei Harry in der Hütte kaum wärmer. Da habe ich im Bett gelegen, am 3. Februar 2009. Da hatte ich 26 Grad minus im Zimmer gehabt. Gut, die sind nicht verfroren, angefroren. Er sei damals nur deswegen am Leben geblieben, so erzählt Harry, weil besorgte Mitmenschen in dieser Nacht seine Handynummer gewählt und ihn damit zum Aufstehen gezwungen hätten. In seinem Bett habe er den nahenden Tod schon gespürt. Ja, wisst ihr so, also ich habe mich das Leben, wie ich jetzt hier wohne, nicht ausgesucht. Nicht? Das Schicksal bei mir, nicht? Aber wie gesagt, ich habe mich das Leben nicht ausgesucht, weil die Eifel so schön ist. Ich meine, die ist das schön. Aber das ist so, wäre die Frau nicht krank geworden, ich hätte die Eifel nie gesehen. Ne? So einfach ist die Geschichte. Ne? In seinem Vorleben war Harry selbstständiger Schreinermeister mit Werkstatt in Köln. Er hat gutes Geld verdient, indem er in Bürohäusern Türen im Akkord eingesetzt hat. Das Schicksal, wie Harry es nennt, war die Lungenkrankheit seiner Frau, die in der schmutzigen Kölner Luft der 60er Jahre einfach nicht heilen wollte. Da dachte der Arzt, entweder raus oder wie stirbt. Da habe ich meine Frau im Auto gepackt, Klamotten eingepackt, dann bin ich losgefahren. Zuerst bin ich hier landet in Oberehe hier. Da habe ich eine ganze Jahr gewohnt, da waren die Wohnungen gerade zu klein. Und dann habe ich wieder eine neue Wohnung gesucht. Da war meine Frau aber schon in der Eifel und ich war in Köln. Guck mal, die Streiterei war in Köln. Irgendwo mussten die Brötchen ja herkommen. Siehst du? Und meine Tochter ging auch da zur Schule. So, dann bin ich freitags immer von Köln nach Kerpen gefahren. Ne? Und dann sonntagsabends mit meiner Tochter wieder nach Hause. Und dann habe ich ihr das 69 gekauft. Als die Frau dann verstorben ist, ist Harry ganz auf sein Wiesengrundstück gezogen, um seinen alten Traum vom Cowboy-Dasein, von Freiheit und Abenteuer zu leben. Damals hatte er noch 9 Pferde. Der Bestand ist über die Jahre geschrumpft. Komm! Wir müssen ganz hinten tun, ganz hinten. Ne? Komm! Ja, wie heißt Hanni? Also von meinen 9 Pferde habe ich nur noch eine eigene. Das ist eine Haflingerstute, die habe ich jetzt 6-7 Monate, die hat 20 Jahre lang die Kutsche gezogen und dann bekam die Probleme mit den Beinen hinten. Und was macht der Mensch? Die sollte nach dem Schlachter. Und dann habe ich das gehört. Siehst du, jetzt ist sie hier und die lebt hier bei mich. Na komm, das ist die Hanna. Von wildem Rodeo-Hengst keine Spur. Bei jedem Schritt, mit dem Hanna sich in dem holprigen Gelände auf uns zubewegt, denke ich, hoffentlich geht das noch gut. Als Mensch würde sich Hanna der Hilfe eines Rollators bedienen. Als Pferd muss sie das selber schaffen. Aber zum Schlachter, und das ist Harry wichtig, kommt bei ihm kein Tier. Auch Mara nicht, die auf Harrys Koppel in Pflege ist und wegen einer Stoffwechselerkrankung lange Haare am ganzen Pferdekörper trägt und deswegen eher aussieht wie ein überdimensioniertes Schaf. 7 Pferde sind gestorben bei mich. Also gestorben, das heißt, wir sind nicht nach dem Schlachter gekommen, nicht? Sind gestorben wie ein Mensch auch, nicht? Das sind meine Kinder. Die sind da geboren. Nicht. Mein ältestes Pferd ist vor 3 Jahren gestorben, 43 Jahre. Wenn jemand Ahnung hat von Pferden, der weiß, dass das ein uraltes Pferd war. Jetzt, wo Harry mit 87 auch etwas in die Jahre gekommen ist, steigt er nicht mehr selbst aufs Pferd. Aber alte Reitergeschichten fallen ihm dafür umso mehr ein. Mein weitester Ritt war 1981, da war ich 4 Monate mit einem Pferd weg. Ohne Packpferd, nur mit einem Pferd. Da war ich 8 Kilometer vor Paris. Und da habe ich so, die Mucke hieß die konnte Deutsch perfekt, ne? Hab ich so die Mucke gesagt, wir haben schon den Eiffelturm gesehen, ne? Habe ich so die Mucke gesagt, Mucke, kommst du da hoch? Nein, sagte Harry, das ist so hoch. Und da sind wir umgedreht und sind nach Hause geritten. Komm her, komm! Nein, das war natürlich Blödsinn. Nicht? Aber ich war 8 Kilometer vor Paris gewesen. Nicht? Diese und andere Münchhausen-Geschichten bekommen auch die Besucher zu hören, die sich auf Harrys Rodeo-Ranch ohne Rodeo einfinden. Vor allem in den Sommermonaten schauen schon mal Wandergruppen oder Sonntagsausflügler vorbei. Mal kommt einer aus der naheliegenden Ortschaft oder es bleibt ein Motorradclub zum Zelten über Nacht. Und ab und zu hat Harry dann auch Gäste, die länger bleiben und die er in einem Holzverschlag, seinem 13-Sterne-Hotel, unterbringt. Du wirst lachen. Kleines Beispiel, vor 2 Jahren habe ich eine Familie aus Köln hier gehabt. Da war der Vater arbeitslos, die Mutter war krank, also nicht richtig krank, so, aber jedenfalls nicht in Ordnung. Nicht? Und dann hatten wir 3 Kinder. So, wo geht man mit 3 Kindern hin, wenn man arbeitslos ist und kein Geld hat? Die habe ich 6 Wochen hier gehabt, auf der Ranch da unten. Nicht? Und die Frau hat da im Hotel geschlafen. Und was das Allerschönste bei mich ist, bei mich kostet das nichts. Landläufige Vorstellungen von einem Grundmaß an Wohn- und Lebensstandard muss man bei Harry allerdings über Bord werfen. Problemfeld: Sanitärbereich. Harry ist weder an einen Abwasserkanal angeschlossen, noch hat er einen Frischwasseranschluss. Die Dusche im Freien ist ein Eigenbau aus Wassertrichter, Gartenschlauch und Gießkannentülle. Wenn sich genug Regenwasser angesammelt hat, kann mit den Füßen im Matsch geduscht werden. Im Winter wohl eher seltener. So, guck, das ist die Dusche. Das Problem ist ja nur folgendes. Im Winter musst du dich ja beim Duschen warm anziehen, nicht? Und da guck mal, da oben läuft das Wasser hinter dem Gitter da. Da ist ein großes Fass. Und wenn das voll ist, dann kann ich hier Wasser reinlaufen lassen, dass das voll ist. Und wenn alles voll ist, dann läuft das wieder in diese Fässer rein. Regenwasser, das habe ich oben vom Dach. Ne? In einem Holzschuppen steht die Badewanne. Wenn Harry badet, schwimmen kleine Blätter und ein Mikrokosmos an Naturrückständen mit im Badewasser. Hier ist der Badezimmer. Und Problem habe ich ja natürlich im Winter mit dem Badezimmer, weil er natürlich alles einfriert. Ne? Das ist ja logisch. Ne? Siehst du, da mache ich mich das Wasser kochend. Wenn ihr baden wollt, ihr baue ich dauert 5 Minuten, ne? Höchstens. Siehst du, bei mir dauert das 5 Stunden. Und dann kocht das aber und dann lasse ich den Schlauch darunter da. Und dann kann ich mischen, genau wie ihr zu Hause auch. Ach ja, wisst ihr, so sieht das aus hier. Was ich jetzt euch sage, das werdet ihr sowieso nicht glauben. Pass auf. Ich habe ja hier kein Trinkwasser. Ich hole Trinkwasser in Kerpen aus dem Brunnen. Ich habe gelebt. Dezember, Januar, Februar, März, April. 5 Monate. Mit 160 Liter Trinkwasser. 160 Liter. 5 Monate. Hä? Was sagst du jetzt? Ich sag nix. Ich rechne erst mal. 160 Liter durch 5 Monate sind 32 Liter pro Monat, sind etwa 1 Liter am Tag. Nicht gerade viel, wenn man bedenkt, wie viel Trinkwasser der Normalbürger pro Tag durch Klospülungen und in den Siphon jagt. Das Leben am Minimum. Mit 87 mag das ja noch alles angehen, aber was ist, wenn Harry mal alt ist? Ja, da fängt an, Probleme zu geben. Ne? Das habe ich selber schon überlegt, was mache ich mit 160? Ne? Also ja, du hast recht, man macht sich Tatsache Gedanken. Guck mal zum Beispiel, was würde passieren, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann? Ne? Ein kleines Beispiel. Weißt du, das sind solche Sachen, nicht? Guck mal, ich mach da dann Folgendes. Ich fahre nach Hildesheim zum Einkaufen. Nein, Auto fahren kann ich. Einmal im Monat baut Harry die Batterie in sein Auto ein und dann geht es ab in die Stadt. Natürlich in Sheriff-Montur. Bei der Bank 473 Euro Rente abholen und dann zum Großeinkauf in den Supermarkt, beim Apotheker vorbeischauen und wieder ab auf die Ranch. Harrys Kontakt zur restlichen Welt. In seiner Hütte neben der Propangasplatte stapeln sich die Lebensmittel vom letzten Einkauf, die für einen Monat reichen müssen. Harry ist Vegetarier. Sein letztes Kotelett, wie er versichert, hat er vor 50 Jahren runtergewürgt. Seine jetzigen Favoriten sind Dosengulasch und Rouladen aus der Büchse. Ungewöhnlich für einen Vegetarier. Und dann wissen meine Katzen, wenn ich am Essen bin, aha, der Alte isst die Soße, wir kriegen die Roulade. Auf die Frage, ob das Leben denn heute noch Spaß macht, weicht Harry schnell auf ganz lebenspraktische Probleme aus. So richtig ran will er an das Thema nicht. Ja, würde ich sagen, ja. Jo, pass auf. Das war die kleine Solaranlage, da war der Kabel kaputt. Dann kam ich aus Schleiden, vergangenes Jahr im November, und da hatte ich keinen Strom und hatte kein Licht. Das ist schlimm. Ne? Leg mal 3 Wochen im Bett abends um 5 Uhr und hast kein Licht. Also das ist Tatsache, das war schlimm gewesen. Ne? Also ich bin allerhand gewöhnt. Ne? Aber das ist. Und auch hier im wilden Westen der Eifel werden die Dinge dann geregelt, indem man einen kennt, der wieder einen kennt. Und dann habe ich einen guten Freund, der wohnt hier in der Gegend. Und der wiederum hat einen guten Freund, also mein guter Freund hat auch wieder einen guten Freund. Und da hat in Mechernich 3 Solarfirmen. Und wie das du ist, weiß ich nicht. Er hat mir das erklärt, ich bin nicht schlau daraus geworden. Die haben jedes Jahr ein Budget, da können sie mitmachen, was sie wollen, ohne dass das Finanzamt da was. Ja, jedenfalls so ungefähr. Ich habe da eine Anlage von 5.000 Euro. Innen drin habe ich erwähnt, die Spezialbatterien und alles. 5.000 Euro, ich habe Dankeschön gesagt. Ja, wisst ihr, so ist das. Einmal, da hat Harry sich tatsächlich Sorgen um sich selbst gemacht. Und das kam so. Vor 3 Jahren habe ich hier gemäht. Die Wiesen da hinten. Gemäht Brennnessel und Distel. Also nicht Gras, sondern Unkraut gemäht. Und da lag ich abends im Bett. Und dann bekam ich Schmerzen. Wo? Linke Brustseite. Was denkst du? Du hast einen Herzinfarkt. Hä? Morgens nach dem Arzt. Da haben sie mich im Krankenhaus gebracht nach Gerolstein. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Dann haben sie mich von Gerolstein nach Bitburg gebracht. Ein Professor Sotz ist das. Und dann lag ich auf der Bahre. Die Mädchen, die da um mich rum waren. Und dann lag ich auf der Bahre und dann sagten die Mädchen zu mich, Harry, sagten sie, der Professor hat im Moment keine Zeit, wir quatschen mit dich. Als Harry sein Wiesengrundstück gekauft hat, hat man ihn, der damit den Status eines Landwirts errungen hatte, in die bäuerliche Krankenkasse gezwungen. Damals hat er sich darüber geärgert. Jetzt, als er im Krankenhaus lag, war er froh darüber. So, und dann kam der und dann hat er eine Herzkatheteruntersuchung gemacht. Kennt das, nicht? Von hier bis zum Herzen hoch. Überall, wo ich war, ob in Gerolstein, Bitburg und auch in Daun, ich hieß, das ist der Mann aus dem Wald. Namen hatten wir nicht. So, und dann hat der Herzkatheteruntersuchung gemacht. Und dann sagte der zu den Mädchen, hört mal zu, wir sind jetzt alle im Wald. Da dachten die, warum das nicht? Da dachte der Mann ist 83, das war vor ein paar Jahren, der ist 83, hat ein Herz wie ein 12-jährigen Jungen. Dann hat Harry die Krankenschwestern gerockt und alles war easy. Alles vollkommen hundertprozentig. Ich spüre wie das auch. Und dann sagte ich so, der Professor, hör mal zu, sag ich. Ich sage, hast du alle du? Hör mal zu, sag ich. Dann wäre ich ja 150, nicht? Wisst ihr, so ist das ist die Geschichte. Und ja, gut, da, das Bild, was da hinten ist, das sind die Mädchen von Daun. Und die haben mich auch auf den Kopf gestellt. Und keiner hat irgendetwas gefunden. Harry hat eine 60-jährige Tochter und einen 30-jährigen Enkel, der bei der Polizei arbeitet. Was sagen die denn dazu, dass er hier in der Eifelwildnis lebt? Ja, am Anfang hieß es immer, Papa, komm nach uns. Und da habe ich gesagt, was soll ich bei euch? Von morgens bis abends vom Fleischfernsehapparat sitzen, nicht? Ja, so sieht das aus. Also waschen und so, ne? Hemden und Hose mache ich selber, nicht? Also große Sachen, Bettwäsche und so, das macht alles meine Tochter, nicht? Aber im Prinzip, die arbeiten beide. Und weißt du, die können nicht dauernd nach den Opa gucken, nicht? Mein Enkel wollte diese Woche Sonntag kommen, aber bei der Polizei ist das immer schwierig. Die werfen dauernd immer den Dienstplan um, nicht? Und das ist auch nicht gekommen, nicht? Harry ist mit seinen 87 von erstaunlich robuster Gesundheit. Morgens beim Aufstehen zwackt es schon mal hier und da und er braucht ein bisschen länger, bis er in die Gänge kommt. Und bei anstrengender Feldarbeit pfeift schon mal die Pumpe. Das ist dann aber auch alles. Aber das wird wohl nicht immer so bleiben. Ja, fehlt das, woran ich öfters auch denke, nicht? Das willst du machen, das machst du gar nicht. Das kommt, unweigerlich kommt das. Und man muss das Beste daraus machen jetzt, nicht? Also ich bin, so wie ich jetzt lebe, bin ich zufrieden. Nicht? In der finstersten Ecke seiner nicht gerade hellen Hütte steht Harrys Schlafstatt. Im Winter, wenn es früh dunkel wird und es draußen ungemütlich kalt ist, zieht er sich oft schon nachmittags in seine Koje zurück. Die batteriegespeiste Deckenlampe gibt nur trübes Licht. Mit Lesen ist auch nicht viel. Harrys Augen machen da nicht mehr mit. Lange Stunden des Dämmerns und Sinierens fernab von jeder menschlichen Gesellschaft. Um Alten- oder Pflegeheim machen Harrys Gedanken einen weiten Bogen. Er träumt den Traum der meisten alten Menschen. Das Leben zu Ende leben in vertrauter, in liebgewonnener Umgebung. Und das ist nun mal, so rau die Bedingungen auch sein mögen, seine Ranch. Da ist Harry Lonesome Cowboy durch und durch. Ja, ich lebe anders wie ihr. Ne? Ich lebe Tatsache anders wie ihr. Ne? Das ist schlecht zu erklären. Ne? Guck mal, wenn du so im Bett liegst und ich tue Tatsache viel Grübel über Gott und die Menschen. Bin ich hinter Sachen schon gekommen. Ich habe viel mit Jehovah-Zeugen zu tun. Die kommen hier, die habe ich mal schon bekehrt. Nicht? Das will was heißen. So ist das bei Harry. Die tiefgründigen Fragen des Lebens münden alle in einem lockeren Harry-Witz. Vielleicht ist das ja auch die richtige Haltung in dem Alter und in den Lebensumständen. Harry wird's ausprobiert haben. Ja, wir spüren die Sache aus. Ja. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.